Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 13 von Gabelbissen. Die heutige Folge wird mal eine ganz, ganz besondere, denn mit der heutigen möchte ich eine neue Kategorie bei mir im Podcast einführen. Genauer gesagt geht es um die Kräuterkunde. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt gerade der Experte, was Kräuter betrifft. Ich weiß, sie in der Küche zu verwenden, kenne mich aber jetzt so bezüglich Hintergrundwissen nicht sehr gut aus. Und darum habe ich meinen Gast in die Sendung eingeladen, und zwar die Zwerge. Herzlich willkommen, Zwerge. Hallo, Twiesa. Danke für die Einladung. Ja, ich würde mir vorschlagen, zur Einleitung kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, was du so machst, wieso dich gerade du bei Kräutern so gut auskennst und ja. Also, ich bin die Zwerge und ich beschäftige mich prinzipiell gerne alles, was im Garten kreucht und fleucht, aber vor allem eher mit den Kräutern und wie man sie alternativ einsetzen kann. Die ursprünglichen Einsatzgebiete wird jedem bekannt sein, aber der eine oder andere wird vielleicht meinen Blog auf Twiesers Kulinarium kennen, wo ich Lavendelblüten einmal auf einem Weckerl ausprobiert habe und was ich mit regem Zuspruch gerne entgegengenommen habe. Die Kräuterkunde werde ich folgendermaßen gestalten. Wie viele Kräuter sind ja nicht gerade heimisch in Österreich, doch finden sehr, sehr viele davon Verwendung in ganz, ganz typischen Gerichten. Und somit habe ich mir gedacht, werden wir sowohl solche Kräuter als auch jene, die bei uns heimisch sind, ab und zu in einer Folge präsentieren. Und in der heutigen Folge habe ich mir gedacht, nehmen wir den Majoran. Denn Majoran, wie wir wissen, kommt ja in sehr vielen österreichischen Gerichten vor. Doch am Ende dann dazu mehr, denn wie immer werden wir auch heute ein paar Rezepte vorstellen, die ihr gerne nachkochen könnt. Der Majoran ist ja eigentlich keine heimische Pflanze, wie wir ja wissen, weil ist ja nicht wirklich gerade österreichisch. Doch woher kommt der eigentlich, Zwerge? Kannst du uns das sagen? Der Majoran ist eine Pflanze, die ursprünglich eher aus Kleinasien kommt, wie Zypern, Türkei, also aus einer eher warmen Gegend. Hat sich aber bewährt, dass es schon in vielen Klimaregionen heimisch geworden ist und sich angepasst hat. In Deutschland zum Beispiel hat es eine sehr große Anbaufläche, also man sieht, er passt sich den seinen Umweltbedingungen gut an. Und dadurch, dass wir ja auch schöne warme Sommer haben, ist er bei uns dann auch schon heimisch geworden. Also man kann sagen, man kann den bei uns auch mehr oder weniger im Freien dann anbauen, auf Feldern, sehe ich das so richtig? Ja, genau, das ist da komplett richtig. Ah, okay, also dem macht der Meerregen dann nichts aus, weil ich glaube, der braucht eher wenig Wasser, oder? Ja, also es sollte natürlich nicht allzu trocken sein, aber längere Trockenperioden oder 3 Tage ohne Wasser hält er problemlos stand. Und er mag es halt gerne sonnig und warm. Das wäre das richtige Kraut für mich, denn ich vergesse immer wieder gerne mal die Pflanzen zu gießen. Ah, das wirst du spätestens merken, wenn sie anfangen, oben ihre Triebspitzen hängen zu lassen, dann wird es vielleicht Zeit für einen kleinen Guss. Ja, was man immer wieder liest und hört, angeblich soll ja der Majoran mit dem Oregano verwandt sein. Stimmt das oder ist es nur so ein Gerücht, das man im Internet liest? Nein, das stimmt. Beide Gattungen gehören zu den Gattungen der Origanum. Das sind Dostpflanzen. Da gibt es aber viele Unterkategorien. Der Unterschied zwischen Majoran und Oregano ist eigentlich der lateinische Name. Der Origanum majorana ist der Majoran, den so wie wir ihn kennen. Und der Origanum vulgare ist der Oregano oder auch der wilde Majoran, wie er gerne genannt wird. Man erkennt es eigentlich schwer oder leicht an den Blättern. Beide Blätter schauen eigentlich gleich aus, nur der Oregano bildet etwas größere Blätter dann am Rand aus, okay, als der Majoran. Und der Majoran wächst eher in die Höhe und der Oregano hat in meinem Garten zumindest die Angewohnheit, eher in die Breite zu wachsen. Und was halt im Internet steht, also viel verbreitet ist, dass Majoran eine einjährige Pflanze ist. Bei mir kommt der Oregano zumindest jedes Jahr wieder. Den Majoran bin ich heuer das erste Mal dabei, zu versuchen, draußen zu überwintern. Okay, dann bin ich ja gespannt, ob das gelingt, dass du ihn bei uns, wir haben ja doch eher rauere Winter, ob du das schaffst, aber ich denke schon. Wir werden sehen, ich kann euch nächstes Jahr berichten. Genau, bei deinem grünen Daumen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Dankeschön. Weil wir schon beim Thema sind, würdest du sagen, ist der eher leicht zu kultivieren? Kann man Majoran, ist das eher Pflanze für Leute wie mich jetzt, die jetzt nicht so den grünen Daumen haben? Oder ist es eher schwierig wie Basilikum, der ja zum Beispiel sehr oft gegossen werden will? Würdest du es den Hörern empfehlen, dass sie den selbst ziehen? Majoran ist etwas schwieriger zum Ziehen als im Vergleich jetzt Basilikum oder Oregano. Okay. Der Oregano kann nämlich, wenn du ihm Wurzeln wegschneidest, also du teilst diesen Wurzelstock, kann leicht vermehrt werden. Bei Majoran ist das etwas schwieriger, weil da müsstest du die Samen nehmen oder du verwendest Stecklinge. Das heißt, du nimmst oben eine Spitze, okay, nimmst ziemlich viele Blätter weg und steckst ihn in nährstoffreiche Erde und hoffst halt doch, dass er sich anwurzelt. Mein Tipp dabei wäre, wenn man ihn schon in Erde einsetzt, ihn vor einen Topf vorzuziehen und ihn in einen Plastiksackerl zu geben, damit er eine gewisse Feuchtigkeit behält und man nicht jeden Tag nachgießen muss, weil wenn die Sonne jetzt direkt drauf scheint, dann trocknet die Erde zu sehr aus und es kann natürlich leicht sein, wenn man zu viel gießt, dass es dann wieder anfängt zum Faulen. Okay. Würdest du eigentlich Kräuter düngen oder ist das deiner Meinung nach eher überflüssig? Vor allem beim Majoran jetzt. Ich bin eher der Freund, wie sagen wir, der alternativen, ökologischen Art und Weise. Das klingt jetzt sehr nobel. Ich dünge meine Pflanzen und schon Kräuter eigentlich gar nicht. Ich sehe das eher als eine volkswirtschaftliche Nutzung an. Wenn man natürlich, was ich schon ab und zu mache, ist, so wie du, Twisa, ja gerne Kaffee trinkst, dass man dann den Kaffeesud nimmt und in die Erde einarbeitet. Oder eine Freundin hat mir den Tipp gegeben, Erdäpfelwasser abkühlen zu lassen und dann auch mit Gießwasser zu vermischen. Also was heißt, wenn ich Kartoffeln, also Erdäpfeln koche, das Wasser nehme ich dann zum Gießen der Pflanzen? Genau, das nimmst du dann als Dünger, aber verdünnt. Weil sonst ist es ja ein zu großer Düngerschock. Du kannst natürlich auch alles überdüngen. Ja, und das kennen wir dann schauen die Pflanzen auch nicht gut aus. Genau, weil dann sind sie gewohnt an dieses Düngen und wenn du es dann einmal auslässt, dann werden sie vollenden. Okay, na gut zu wissen, weil ich habe das schon einmal miterlebt mit einer Pflanze. Aber das ist eine andere Geschichte und hat nichts mit der Kulinarik zu tun. Man sagt ja immer wieder, dass Kräuter haben ja eigentlich auch eine medizinische Wirkung oder sonstige Wirkungen. Wir kennen so in vielen Medikamenten haben irgendwelche Kräuterextrakte drinnen. Gibt sowas auch beim Majoran? Sagt man denn auch irgendeine medizinische Wirkung oder so etwas in der Art nach? Ja, es gibt zum Beispiel eine Majoransalbe, die gerne gegen Blähungen und Schnupfen verwendet wird, aber auch vor allem bei Säuglingen. Aber auch Salben zum Einreiben bei Gelenkschmerzen, also wenn man ziemlich viel Sport treibt. Ist schon klar. Also so wie du ja gerne laufen gehst, dass es vielleicht dann... Ja, laufen gehen würde. man nimmt den auch gern bei Erkältungskrankheiten. Also wenn man sich jetzt diese Tees durchliest, die... Also diese ganzen Kräutertees, die man so kaufen kann. Genau, die Schnupfentees und sonstiges, da liest du auch ziemlich viel... von Majoran und das ist auch Eukalyptus und Rosmarin oder Thymian, wo halt viel diese kräftigen ätherischen Öle durchkommen. Die häufigste Anwendungsweise findet er jedoch in der Küche, wie du. Das ist richtig, ja. Also wir kennen es ja bei einigen Gerichten, aber dazu dann später mehr. Ja, wie würdest du den eigentlich verwenden? Nimmst du Majoran lieber in getrockneter Form oder eher in, wie soll man sagen, frischer Form? Weil ich kenne es vom Basilikum zum Beispiel. Der ist getrocknet, ja, ist okay, aber frisches Basilikum einfach am besten, weil da hat er das volle Aroma. Trifft es bei Majoran auch zu oder ist es da wieder anders? Dazu muss man sagen, dass jedes Kräuter oder jedes Gewürz natürlich seine eigenen Eigenschaften hat. Der Basilikum nimmt da eine Sonderstellung ein, aber ich glaube, wir können ja mal einen Blog zu Basilikum machen, wenn du gerne über Basilikum redest. Ja, frei, da können wir gerne mal eine Folge drüber aufnehmen. Um zu Majoran zurückzukommen, es gilt generell für mich, ich verwende es natürlich, so wie wir es jetzt haben, lieber die frischen Kräuter, weil sie natürlich da die meisten Wirkstoffe haben und auch den besten Geschmack. Im Winter ist es natürlich etwas schwieriger, da kann man auf getrocknete oder schockgefrorene zurückgreifen. Kann man das schockgefroren auch selbst machen? Nur so eine kleine Frage nehmen. Selbstverständlich. Ja, okay. Das Wichtigste ist nur, wenn man Majoran, egal wie man es verwendet, dass man es noch vor der Blütezeit erntet. Das heißt, wenn man schon sieht, dass die ersten Blüten kommen, aber sie noch nicht offen sind, dann ist es sozusagen High Time, dass man sie erntet. Das heißt, du kannst ihn dann mehr oder weniger komplett zurückschneiden. Wenn du halt natürlich Samen haben möchtest, solltest du einen Teil treiben lassen, damit du die Samen auch ernten kannst. Aber ich verwende es am liebsten frisch oder halt auch getrocknet. Nur man muss sich im Klaren sein, dass alles, was man trocknet, auch ein bisschen an Wirkstoffen und Geschmack verliert. Gut, das ist klar. Man, nur kurz, weil du hast die Samen erwähnt, die nehme ich aber jetzt rein, nur damit ich neue Meierrahmpflanzen züchte, nehme ich an. Weil so wie verenden wie jetzt. Genau. Hanfsamen kann ich das nicht im Meer rösten, kann ich in Brot reingeben. Nein, also ich würde, mir ist auch darüber nichts bekannt, dass man mit Majoransamen irgendwie irgendwas würzen kann, weil die Samen ja eigentlich an sich keinen Geschmack haben, sondern nur die zur Vermehrung dienen. Ist schon klar, okay. Ja, man, mit vielen Kräutern kann man auch Öle pressen oder irgendwie Öle daraus machen. Würde das beim Meerrahm auch irgendwie gehen? Kann man das da irgendwie Öl daraus gewinnen oder so etwas in der Art? Majoran würde ich so durch Dampfdestillation nicht gewinnen, weil da wirst du extrem viel dafür brauchen, um nur einen Bruchteil davon zu erhalten, und das ist doch sehr teuer, weil die Blätter auch sehr klein sind. Das ist richtig, ja. Du gewinnst nicht viel daraus und er ist nicht so ölhaltig wie andere Kräuter. Ah, okay. Also mein Tipp wäre eventuell, einen Ast oder mehrere zu trocknen und dann in ein gutes Öl wie Olivenöl zu stellen, entweder da durchziehen zu lassen oder es drinnen zu lassen. Es kann natürlich sein, dass es, je länger man es durchziehen lässt, dass es intensiver wird. Ist schon klar. Du hast ja erwähnt, trocknen lassen. Wieso kann ich da eigentlich keine frischen Kräuter reingeben oder wieso sollte ich die nicht nehmen? Frische Kräuter sind prinzipiell eine Gefahr, wenn man sie in Öl reingibt, weil doch ein bisschen Feuchtigkeit hängen bleibt. Ja. Und die fängt dann gerne gleich zum Schimmeln an. Ah, okay. Und dann, nehme ich an, kann man das ganze Öl ja wegkippen. Ja. Dann kannst du alles vergessen. Ja, und das wäre nicht gerade schön. Nein, weil du ja doch eigentlich was davon haben möchtest, hat lange darauf gewartet und dann hast du deine liebe Not, also deine, dann war deine Liebesmühe vergeben. Ja, und das wollen wir ja alle nicht haben. Also darum befolgt den Tipp von unserer Zwerge und trocknet die Kräuter vorher. Oder wenn ihr keine Meierrahm selbst habt, kann man sicherlich einen guten getrockneten bereits kaufen. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir jede Menge über den Meierrahm einmal erfahren. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einmal zu den Rezepten übergehen. Hast du uns vielleicht irgendwelche Rezepte oder sonstige Sachen, die ich mit Meierrahm machen kann, mitgebracht? Hast du da irgendwas im Gepäck? Selbstverständlich habe ich etwas im Gepäck. Sehr schön. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, mich selber auch mit Brot zu beschäftigen. Ja, Brot ist es gut, weil sowas in der Richtung haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ja. Das klingt schon mal spannend, muss ich sagen. Und ich habe zum Beispiel ein Rezept gefunden und auch probiert, weil, das ich sehr gerne mache und von dem ich sehr begeistert bin. Und zwar ist das ein Kräuterbrot. Also man könnte natürlich auch Samen wie Sonnenblumen oder Kürbiskerne hineintun, aber ich bin doch jetzt eher, weil Kräuterszeit ist, auf Kräuter übergegangen. Gut, klar. Ich nehme nur gerne statt dem typisch verschriebenen Weizenmehl ein Roggenmehl, weil das natürlich etwas nährstoffreicher ist. Ah, okay, ja. Was man auch machen kann, ist ein Dinkelmehl nehmen. Man kann es natürlich auch mit Weizenmehl machen. Aber ich bin halt gerne auf Roggenmehl übergegangen. Was man nur dazu sagen muss, ist, dass das Roggenmehl dann nicht so aufgeht oder gar nicht aufgeht wie das Weizenmehl. Also das geht dann nicht aufs Doppelte auf, sondern bleibt eigentlich so, wie es ist. Zurück zu meinem Rezept. Genau, würde ich auch vorschlagen. Dazu nimmst du 500 Gramm Mehl, das heißt jetzt dahingestellt, was dir halt beliebt, Weizenmehl geht auf, Roggenmehl geht nicht auf, ist meines Erachtens aber besser. Dann, ich meine, es wird dann doch ein bisschen saftiger bleiben. Zumindest ist es nährstoffreicher, weil das Weizenmehl ja doch dieses weiße Mehl, viele Leute vertragen das auch nicht oder wollen es von ihrer Verdauung her nicht nehmen. Oder für die Gesundheit oder nicht dabei sein, ist Roggen natürlich etwas besser. Das ist klar. Also 500 Gramm Mehl, 320 Gramm Milliliter Wasser, dann ungefähr 2 Teelöffel Salz. Ich nehme gerne mehr Salz, weil ich das auch geschmacksintensiver empfinde und es eine natürliche Herkunft hat. Ja, und ich glaube, was ich immer gelesen habe, ist Meersalz ja auch unter Anführungszeichen gesünder für den Körper als Bergsalz. Das stimmt. Dann 2 Packungen Trockenhefe, also diesen Germ. Man kann das ganze Rezept natürlich auch halbieren. Und dann halt Kräuter, so viel man möchte. Also Also ich habe sie nie abgewogen. Mein Motto ist, man nehme. Also wenn man mehr natürlich drinnen haben möchte, dann gibt man mehr hinein. Klar, ja. Wenn man es eher dünner haben möchte, dann nicht. Was man natürlich auch machen kann, ist es ohne Kräuter ansetzen, das Brot, und dann erst zum Schluss nochmal Kräuter oben drauf zu tun. Das Ganze miteinander vermischen, also Mehl mit der Hefe, weil der Germ gehört, schön zerbröselt, weil das ist ja so ein dicker Klumpen. Also Mehl mit dem Germ vermischen. Das warme Wasser, es sollte nicht zu heiß sein, aber doch warm, dass es sich gut vermischt. Dann, ja, vor allem, wenn es zu heiß ist, was ich weiß, ist ja das der Grund, dass dann die Hefe nicht mehr vermehren kann. Weil dann mehr oder weniger, man würde sie abtöten dadurch. Genau. Und alles dann miteinander vermischen. Ich bin der Typ, der, wenn ich schon was selber mache, es dann auch selber knete. Das dauert halt seine Zeit. Man kann es natürlich auch mit einem Rührhaken. Also du knetest das quasi alles per Hand? Ja. Puh, das muss ich sagen, Respekt. Wer Germ da schon mal gemacht hat, weiß, da ist viel Arbeit drin. Ja, aber dadurch kann ich sagen, es ist wirklich handgemacht. Das ist richtig, ja. Dann lasse ich das meistens über Nacht gehen. Ich mache das meistens am Abend, lasse es über Nacht stehen und dann in der Früh auf 180 Grad den Ofen vorheizen, dabei den fertigen Teig auf ein bisschen Mehl noch einmal durchkneten. Dann schön entweder man macht Stangerl oder Weckerl. Ich habe eigentlich noch nie ein Brot gemacht, sondern immer so Weckerl, weil ich mir gerne Weckerl mitnehme. Das ist so ein kleiner Imbiss. Ja, ist ja recht praktisch zu mitnehmen. Also einen ganzen Weg ein Brot, der braucht halt doch viel Platz. Genau, und er braucht auch länger, dass er durch wird. Genau. Und dann ungefähr eine halbe Stunde im Ofen lassen. Man sieht es eh, wenn es anfängt braun zu werden, beziehungsweise man kann dann auch das Umdrehen, das Weckerl, und hinten draufklopfen, und sobald es hohl klingt, ist es eigentlich durch. Ah, das ist gut zum Wissen. Das habe ich nämlich nicht gewusst. Ja, und eigentlich, man sollte es dann nur auskühlen lassen, weil frisches Brot sollte man auch nicht essen, weil das kann dann im Magen noch nachgären und das kann dann auch zu Bauchweh und Übelkeit führen. Also immer besser, lieber noch 2 Stunden dann rasten lassen, und wenn es ausgekühlt ist, kann man es jederzeit genießen. Also das klingt ja wirklich wunderbar, das Brot. Also ich glaube, das muss auch ich, der meine Hörer und Leser vom Blog wissen, nicht so gerade der Bäcker ist, das muss ich auf alle Fälle mal ausprobieren. Unbedingt. Dankeschön. Bitte. Gut, ja, und auch ich habe ein Rezept für euch ausgesucht. Und zwar habe ich mir gedacht, nehme ich ein ganz traditionelles der Wiener Beisel-Kultur. Bezüglich Beisel werde ich euch in einer späteren Folge mal genauer erklären, was man eigentlich darunter versteht. Ja, und was für Rezept habe ich für euch ausgesucht? Und zwar einen Klassiker, das Majoranfleisch. Und für Majoranfleisch benötigen wir folgende Zutaten. Die Menge bezieht sich wieder einmal auf 4 Personen. Wir benötigen 800 Gramm Rindfleisch. Hier persönlich würde ich empfehlen vom Watschinken, also jenes Fleisch, das man auch für Gulasch nehmen wird. Des Weiteren benötigen wir 300 Gramm Zwiebel fein gewürfelt, 50 Gramm Mehl, circa einen halben Liter Rinderbrühe, entweder frisch, aber man kann auch durchaus welchen vom Würfel verwenden. Des Weiteren benötigen wir Öl, Majoran nach Belieben, Essig, Salz und Pfeffer. Im ersten Schritt, wie ich bei den meisten Gerichten, müssen wir den Zwiebel ganz fein schneiden. Zuvor sollten wir natürlich schälen. Danach nehmen wir das Fleisch, und das sollte man eher kleinere, mundgerechte Stücke schneiden. Desto kleiner wir nämlich das Fleisch schneiden, desto schneller wird es garen. Wir wollen ja nicht stundenlang in der Küche stehen, so darum würde ich empfehlen, wirklich das eher klein zu schneiden. Im nächsten Schritt nehmen wir einen Topf, geben etwas Öl hinein und schwitzen unsere Zwiebel darin an. Und hier solltet ihr unbedingt darauf Acht geben, dass das keine Farbe annimmt, denn hier wollen wir keine Röstaromen haben, denn der Zwiebel soll hier als mehr oder weniger Geschmacksverstärker dienen. Danach geben wir das Fleisch dazu, rösten es ein bisschen durch und gießen die Brühe hinein, aber nur ganz wenig, sodass das Fleisch darin schön gar ziehen kann. Also das Ganze wird dann mehr oder weniger gedünstet. Sollte ein bisschen Brühe verdunsten, kein Problem, wir gießen einfach mit frischer nach. Aber nicht zu viel reingeben, es ist wirklich nur ein ganz wenig Brühe dünsten. Ja, und sobald das Fleisch gar ist, geben wir unser Mehl hinzu und rühren mal kräftig durch. Und das lassen wir dann ganz, ganz leicht anrösten, damit es eine ganz leichte Farbe kriegt. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir die restliche Rindersuppe und gießen das Ganze auf. Das Mehl hat nämlich den Vorteil, das bindet uns ein bisschen die Soße. Alternativ könnte man durchaus auch eine Einbrenn- oder eine Mehlschwitze verwenden, aber wenn es so geht, ist meiner Meinung nach besser. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze auch einmal würzen, zweimal mit dem Majoram. Und da können wir dann frei nach Belieben würzen. Wer es gerne intensiv haben möchte, gibt dementsprechend viel rein, und wer es eher, wie soll man sagen, leicht haben möchte, gibt halt weniger rein. Traditionell gibt man schon mehr rein, weil der Majoran soll hier schon ordentlichen Geschmack durchkommen. Ja, und das Ganze lassen wir dann nochmal für so circa 20 Minuten köcheln. Und dann zum Schluss müssen wir nur noch mit Salz, Essig und Pfeffer abschmecken und wir können das Gericht auch schon servieren. Als Beilage kann man da, also wie in Wien, sagen wir mal so, traditionellerweise Nockerl verwendet oder Nudeln. Hier persönlich würde ich Spiralnudeln empfehlen oder auch Fusilli genannt. Oder ganz klassisch werden auch Salzerdäpfel verwendet. Also ihr seht, zwei Gerichte, die total intensiv im Geschmack sind und eigentlich beide ja, total einfach zum Zuzubereiten. Sowohl das Brot, muss ich sagen, als auch das Majoramfleisch ist eigentlich ganz einfach und dauert nicht allzu lange. Ja, in der heutigen Folge haben wir wieder einiges gelernt. Ich habe da wirklich sehr viel gelernt, weil das wusste ich ehrlich gesagt alles nicht über den Majoran. Aber zum Glück gibt es ja die Zwerge und die hat das wirklich total wunderbar erklärt. Vielen Dank, lieber Twisser. Bitte gerne. Ich sage danke, dass du heute bei uns in der Sendung teilgenommen hast. Sehr gerne. Und wenn es dir Spaß gemacht hat, denke ich, wird es mich und vermutlich auch die Hörer freuen, wenn wir vielleicht ein paar mehr Folgen über Kräuter machen. Denn Kräuter wird es ja in Hülle und Fülle geben. Das stimmt. Ich komme sehr gerne wieder und freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.